Park im Komplex von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 5 – Der obere Überwachungsraum. Das Ziel lag selbstverständlich in der oberen Etage und zusätzlich noch auf der komplett gegenüberliegenden Seite des Gebäudes, womit es in der Regel mehrere Minuten dauern würde, dorthin zu gelangen. Vorausgesetzt natürlich, man wisse, wo es denn lang ginge. Der junge Hausmeistergehilfe Gunther Granewald, der sich während der ganzen Zeit vertieft mit einem dieser neuartigen Monolithen zu beschäftigen verstand, wusste es bedauerlicherweise nicht, und so blieb Herrn S. nichts weiter übrig, als zu suchen. Nach einer gefühlten Ewigkeit dann erreichte er endlich sein Ziel und erkannte anhand einzelner Bildschirme im Überwachungsraum, welche Kameras in Betrieb waren und welche nicht. Zu seinem Ärgernis musste er jedoch feststellen, dass gut ein Viertel aller Kameras nicht funktionierte und lediglich ein schwarzes Bild lieferten. Fluchend über diesen abstrusen Betonbau, der jegliche Kommunikation via Mobilfunk einen Riegel vorschob, blieb Herrn S. nichts anderes übrig, als selbst zurück in den Systemraum zu rennen, um einen Reset durchzuführen. Kurz vor Reichen des Raumes dann wäre ihm schon fast die Türe auf den Schädel gekracht, als im selben Moment, just im selben Moment, als er gedachte, diese zu öffnen, sein Vorgesetzter ihm allen Anschein nach mit derselben Idee zuvorgekommen war. Wo er denn so lange gewesen sei und wie es denn jetzt eigentlich um die Kameras stände, waren die ersten Fragen, die ihm entgegengeworfen wurden. Nach einer kurzen, zusammenfassenden Berichterstattung machte sich Herr S. daran, die fehlerhaften Hardware-Einschübe zu entfernen, um sie einen Augenblick begutachtend kurzerhand wieder einzuführen. Da bemerkte er plötzlich, dass sich am Ende des Moduls, genau an den Kontakten zur Leiterplatte hin, tatsächlich noch Plastikfolie zu befinden schien, die offensichtlich die korrekte Funktion der Module verhindern müsse. Herr S. warf einen bösen Blick in Richtung seines Kollegen Tom Bergel, der sich jedoch seinerseits gar keiner so rechten Schuld gewahr zu werden schien und ihm nur äußerst interessiert über die Schulter blickte. Ein Arbeitstag war zu Ende, und obgleich die Woche erst begonnen hatte, fühlte sich Herr S., als wäre er in den letzten Stunden um Jahre gealtert. Ende des 5. Kapitels. Ende von Ein Tag im Komplex, gelesen von Schalkmar.